Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Grüß Gott, Frau Badke. Sie haben heute zur Knochendichte-Messung und wie ich gesehen habe in den Unterlagen, ist das eine Kontrollaufnahme bei Ihnen. So ist es. Kennen Sie die Untersuchung quasi schon? Dann müssten Sie sich noch ein bisschen frei machen, den BH auf jeden Fall ausziehen und die Hose und die Schuhe vielleicht noch. Können Sie gerne dort alles ablegen. Dann dürfen Sie sich auch schon auf den Tisch legen, auf die Untersuchungsliege. Eine Knochendichte-Messung im Bayerischen Osteoporosezentrum am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. So, jetzt starten wir. Der elektronisch gesteuerte Untersuchungsarm schwebt über der Patientin und macht Bilder. Ihre Lendenwirbelsäule erscheint Zentimeter für Zentimeter auf dem Computerbildschirm. Alles in Ordnung, Frau Badke? Gut, haben's gleich. Die ersten zwei Wirbelkörper sehe ich schon. Christel Bartke ist Jahrgang 1942. Ihr Alter sieht man der schlanken, sportlichen Frau nicht an. Flotten Schritts ist sie zur Untersuchung ihrer Knochendichte gekommen. Sie radelt viel und geht gerne in die Berge, ist also körperlich fit. Trotzdem die beunruhigende Diagnose Osteoporose bzw. Knochenschwund. 30% der Frauen und 15% der Männer sind davon im höheren Lebensalter betroffen. Manchmal trifft es auch jüngere Leute. Und dann beginnen wir mit der Hüftmessung noch. Das Gerät fährt jetzt wieder nach unten zur Hüfte. Die Krankenkasse bezahlt bei Verdacht auf Osteoporose die Knochendichte-Messung der Lendenwirbelsäule und der linken Hüfte. Das sind die beiden Standardmessungen, die jeweils nur ein paar Minuten dauern. In diesen Knochen lässt sich exemplarisch sehen, ob die Osteoporose voranschreitet. Christel Bartke bekam die Diagnose vor einigen Jahren, nachdem der erste Knochen gebrochen war. Das ist ein bisschen eine blöde Sache. Wie lief das? Das ist im Winter gewesen und wir hatten bei uns in der Anlage war der Maler. Und da bin ich mit meinem Auto so blöd an ein Gerüst hingekommen, dass ich gedacht habe, ich könnte das verschieben. Hab's probiert und hab mir bei der so eine blöde Verrenkung zugezogen, dass ich mir da oben den Schienbeinkopf mit dem Auto, da wo ich hingekommen bin, was erheben wollte, gebrochen habe. Sie durfte 12 Wochen lang nicht mehr auftreten und bekam Schienen ins Knie, die ihr Gelenk immer noch stützen. Also es war ein brutaler Bruch halt. Dass sich der Bruch so stark ausgebildet hat, das hatte ich auch nicht gedacht. Für das Kleine, was ich eigentlich gemacht habe. Ihr Knochen war nicht mehr stabil genug, um der eigentlich geringen Belastung standzuhalten. Manche ältere Menschen stolpern in der Wohnung oder auf der Treppe. Wegen eines Sturzes, der ihnen in jungen Jahren nichts ausgemacht hätte, brechen sie sich plötzlich, quasi aus dem Nichts heraus, einen Knochen oder Wirbel. Sturz aus dem Stand nennen Mediziner das. Das gilt, so die Definition, als eindeutiger Hinweis auf Osteoporose. Ralf Schmiedmeier ist Osteologe, also Knochenspezialist am Uniklinikum der LMU München. Da ist es auch immer wieder so, dass man sich fragt, warum ist er eigentlich bei einem Sturz aus dem Stand der Oberschenkel gebrochen, wobei man auch nach Leitlinie hier sagen kann, dass hier auf jeden Fall eine osteoporotische Fraktur vorliegt und auch eine behandlungsbedürftige osteoporotische Fraktur, also ein Bruch vorliegt und man eigentlich zur Diagnosestellung bei diesen Patienten gar nichts mehr braucht, keine Knochendichte-Messung, eigentlich gar nichts mehr. Weil der Fall klar auf der Hand liegt, wenn Wirbel oder Knochen einfach so zerbrechen. Wenn ältere Menschen beispielsweise nachts schlaftrunken ins Bad gehen, sich in der Dunkelheit irgendwo stoßen und zusammensacken. Oft ist der Oberschenkelhals betroffen, was dazu führen kann, dass die Betroffenen von einem Moment zum nächsten ans Bett gefesselt sind und pflegebedürftig werden. Laut Statistik sterben 20% der älteren Patienten im ersten Jahr nach dem Oberschenkelhalsbruch, weil es zu Komplikationen kommt. Eine drastische Folge der Osteoporose. Deshalb versuchen Mediziner, poröse Knochen schon zu erkennen, bevor sie Probleme machen. Wir versuchen, Menschen zu identifizieren, die eine hohe Bruchwahrscheinlichkeit haben. Und jemand, der eine hohe Bruchwahrscheinlichkeit hat, ist für uns auch ein Osteoporose-Patient. Also wir würden natürlich auch gerne den ersten Bruch verhindern, nicht erst den zweiten und dritten Bruch. Weil jede Fraktur langfristige Folgen haben kann. Es gibt Risikofaktoren, die sich nicht verhindern lassen. So führt ein hohes Alter generell dazu, dass sämtliche Organe ihre Leistungsfähigkeit herunterfahren und damit auch die Muskulatur und das Knochengewebe. Denn nur in den ersten 3 Lebensjahrzehnten werden die Knochen aufgebaut. Nach etwa 30 Jahren haben sie ihre größte Dichte erreicht. Dann nimmt sie langsam wieder ab. Frauen trifft der Abbau ganz besonders, vor allem mit Einsetzen der Wechseljahre. Denn der weibliche Körper produziert ab diesem Zeitpunkt deutlich weniger Östrogene, also die Geschlechtshormone der Frau, die den Knochenaufbau anregen. Rund 10 Jahre nach dem Wechsel der Frau kann sich eine Osteoporose bemerkbar machen, wobei natürlich auch Erbanlagen eine Rolle spielen. Manche haben von Natur aus ein stabileres Knochengerüst als andere. Es gibt Menschen, die werden halt 100 Jahre alt, ohne sich was zu brechen, und andere brechen sich schon mit 55 etwas. Und da gibt es alle Graubereiche. Männer sind in der Regel erst ab dem Alter von etwa 75 Jahren gefährdet, weil sich bei ihnen das Geschlechtshormon Testosteron, das ebenfalls den Knochenaufbau stimuliert, viel langsamer abbaut. Manche Männer trifft es aber auch schon früher, etwa wenn sie Probleme mit der Prostata haben. Es gibt Leute, die haben einen Prostatakrebs und kriegen eine spezielle antihormonelle Therapie, oder einen Brustkrebs und bekommen eine antihormonelle Therapie und sind deshalb gefährdet für Knochenbrüche. Christel Bartke hatte im Jahr 2010 Brustkrebs und wurde deshalb 5 Jahre lang mit Medikamenten behandelt und auch bestrahlt. Sie wusste damals schon, welche langfristigen Folgen das haben kann, und hat von sich aus auch das Thema Osteoporose bei den Ärzten immer wieder angesprochen. Ich vermute, es kam daher, ich habe eine Brustoperation und da kriegt man ja stark Medikamente. Vermute ich, dass da der Auslöser war. Und das mit der Osteoporose hat sich dann das stark ausgebildet. Das ist meine Vermutung, und das war mein Weg dann, wo ich dann mit Tabletten angefangen habe. Mehrere Jahre lang hat sie Tabletten zum Knochenaufbau genommen, beziehungsweise solche, die den Knochenabbau bremsen. Da sie keinen weiteren Knochenbruch mehr erleiden musste und es ihr gut geht, macht sie eine Pause und nimmt diese Tabletten momentan nicht ein. Auch keine Calciumpräparate mehr. Calcium ist als Mineralstoff ein wichtiger Baustein der Knochen. Mit gezielter Ernährung können Patienten auf diese Präparate verzichten, wozu auch Bartkes Hausarzt geraten hat. Er sagte jetzt, ich sollte das absetzen, weil zur Kalkbildung oder so reichen dem, haben sie gesagt, wenn man Joghurt isst, also Joghurt und Hartkäse einmal am Tag, dann bräuchte ich diese Medikamente da nicht nehmen. Wenn sie jetzt die Tabletten alle kriegen, die Calcium- oder die Kalktabletten, die verkalken ja auch wieder ihre Venen. Das ist ja das andere wieder, nicht, dass man dann Verkrust oder Herzanfall oder Schlaganfall oder was, was ich kriegen kann. Statt Präparaten isst sie jetzt mehr Bergkäse, Emmentaler und vor allem Parmesan, der sehr viel Calcium enthält. Neben Milchprodukten sind auch Nüsse und Gemüse wie Grünkohl oder Spinat reich an Calcium. Mit der richtigen Ernährung lässt sich der Knochenschwund etwas abmildern. Lange Jahre können so ohne Komplikationen verlaufen. Die niedrige Knochendichte an sich macht ja keine Schmerzen und die macht auch keine Beschwerden, die macht keine Einschränkung der Lebensqualität. Denn erstmal gilt Osteoporose als stummer Knochendieb, der sich einschleicht und über lange Zeit nicht bemerkbar macht. Christel Bartke weiß inzwischen viel über ihre Erkrankung und wie sie trotzdem ein aktives, ausgefülltes Leben führen kann. Was ich habe, ist nicht für mich belastend, weil wenn kein Bruch ist, ist auch kein Schmerz. Und das geht's eigentlich schon. Ob sie jetzt sich die hinten, sagen wir, die Arme oder an die Schulter oder an die Wirbel was brechen, dann, das tut ja weh und das habe ich nicht. Und das ist mir sehr wichtig, muss ich sagen. Und da muss man aufpassen. Was Patientinnen und Patienten selbst vorbeugend tun können: flache Schuhe tragen mit griffiger Sohle, sodass es unwahrscheinlicher wird, dass man umknickt oder ausrutscht. Zu Hause am besten keine aufgelegten Teppiche oder Gegenstände auf dem Boden, über die man fallen könnte. Auch sollten Betroffene stets ihre Brille tragen, um mögliche Stolperfallen rechtzeitig zu sehen. Und man kann auch einiges tun, um die Knochen immer wieder mit sanftem Druck zu belasten, damit sie nicht weiter abbauen. Ja, und sonst meine Bewegung, wie die immer so schön sagen, mindestens 1000 Schritte am Tag, aber Radfahren und viel gehen oder auch wandern. Das ist eigentlich so das Tägliche. Man ist in Rente, man kann sich ja das dann einteilen. Ralf Schmiedmeier nennt das ein knochengesundes Leben, vorzugsweise bei viel frischer Luft und Sonnenschein. Um Stürzen vorzubeugen, sollte man auch die Koordination trainieren. Das bieten Sportvereine und Physiotherapeuten an. Und auf geht's. Auf geht's. Und wenn ich platze, Richtungswechsel. Dann geht's nach hinten. Beim Gehen greifen die Teilnehmer im schnellen Wechsel auf Kommando mal nach links, dann nach rechts, nach oben oder unten. Oder sie ändern plötzlich die Richtung. Ach, rückwärts gehen wir. Wir geben alles rückwärts. Alles rückwärts. Dann lassen Sie beim Laufen einen Gummiball um den Rumpf kreisen, den Sie auf dem Rücken von der einen in die andere Hand übergeben. Sie machen also verschiedene Dinge gleichzeitig, ohne sich beim Gehen irritieren zu lassen. Man weiß es auch bei den älteren Herrschaften, dass es meistens doch so ist, dass sie so ganz gut laufen können, aber sobald sie dann abgelenkt werden, irgendetwas passiert, irgendetwas runterfällt, sie irgendwas sehen, was ungewöhnlich ist, dann können sie sich nicht mehr so aufs Gehen konzentrieren, wie sie das normalerweise tun, und dann kommen sie ins Schlingern und Stürzen. Letzte Runde, auf geht's, eine Runde noch. Also manche schummeln da schon, gell? Müssen wir noch üben, nächstes Mal. Wir schimmeln nicht. Wir haben alles im Griff. Wunderbar, super. Danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns in 2 Wochen. Koordination und Fitness lassen sich natürlich auch beim Yoga, Tai Chi oder bei regelmäßiger Gymnastik zu Hause trainieren. Im Fitnessstudio kann man gezielt Muskeln aufbauen, um Schwachstellen im Skelett zu unterstützen. Am besten macht jeder das, was ihm am meisten Spaß macht, empfiehlt der Osteologe. Schädlich ist, stundenlang vor dem Fernseher und Computer zu sitzen oder viel im Bett zu liegen. Das ist auch einer der Gründe, warum depressive Menschen, die wenig Antrieb haben, stärker betroffen sind. Es klingt erstmal ungewöhnlich, aber Experten empfehlen Erschütterungen für die Knochen. Treppen nach unten laufen und nicht den Aufzug nehmen. Oder in den Bergen den Abstieg über Stock und Stein wagen, sofern es die Kniegelenke mitmachen. Heißt eben, dass die Muskeln, die ja am Knochen befestigt sind, am Knochen ziehen. Was für den Knochen schädlich ist, ist Immobilität. Das wissen wir auch von Leuten, die nur 2 Wochen wegen irgendwas im Krankenhaus liegen, wissen wir, dass sofort die Knochendichte auch schon wieder abnimmt. Also Immobilität verhindern, je nach Lebensalter. Moderate Bewegung und Druck fordern die Knochen heraus und verdichten sie. Denn sie passen sich Tag für Tag den Anforderungen an und brauchen entsprechende Aufbaureize. Weil der Knochen lebt, der Knochen wird ständig bei uns allen gleichzeitig auf- und abgebaut und neue Knochenbälkchen werden dorthin gebaut, wo sie notwendig sind, und die, die nicht mehr notwendig sind, werden auch wieder abgebaut. Was sich auf den Bildern bei der Knochendichtemessung gut sehen lässt. Die Ärztin Vanadine Seifert-Klaus leitet im Klinikum rechts der Isar in München das Osteoporosezentrum. Sie bedauert, dass es in Deutschland kein flächendeckendes Screening für Osteoporose gibt. In Italien hat, glaube ich, jeder Patient über 65 das Recht, mal eine Knochendichtemessung durchführen zu können. Und das würde ich jetzt durchaus auch für sinnvoll halten, denn wir wissen alle über unseren Blutdruck Bescheid. Oder sehr viele Menschen über 50 zumindest wissen das. Und auch viele Jüngere, und auch die Cholesterinwerte sind in aller Munde. Aber die Knochendichte ist sozusagen in diesem Sinne keine Haushaltsangabe. Das überrascht bei einer Volkskrankheit, von der in Deutschland jeder 10. betroffen ist. Laut Ärztezeitung insgesamt 6,5 Millionen Frauen und gut 1 Million Männer. Eventuell auch mehr, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass ihre Knochen brüchig werden. Knochen- und Wirbelbrüche aufgrund von Osteoporose nehmen zu. Zum einen, weil die Lebenserwartung steigt und Menschen älter und damit auch gebrechlicher werden. Zum anderen, weil die Geburtenraten in den Nachkriegsjahren hoch waren und diese Menschen jetzt alt werden. Abgesehen vom persönlichen Leid der Patienten entstehen durch die Erkrankung bereits heute beträchtliche Kosten für das Gesundheitswesen, weil Frakturen meist mit längeren Krankenhausaufenthalten einhergehen. Über 700.000 sogenannte Fragilitätsbrüche gibt es in Deutschland pro Jahr, die Kosten von mehr als 9 Milliarden Euro verursachen. Fachleuten zufolge werden die Kosten bis 2025 auf 11 Milliarden Euro steigen. Trotz allem steht die Osteoporose bisher nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das zeigt sich auch am geringen ärztlichen Honorar. Die Vergütung für Knochendichtemessungen ist inzwischen in der Fläche in der Niederlassung so schlecht durch die Krankenkassen, dass sie für eine Knochendichtemessung weniger als 17 Euro bekommen, einschließlich Befundung. Und das ist sehr wirtschaftlich unattraktiv. Und deswegen haben die Patienten zunehmend Probleme, Einrichtungen zu finden, die sie durchführen. Die Folge? Poröse Knochen bleiben unerkannt, bis der erste Bruch kommt. 80% aller Osteoporose-Erkrankungen sind bei Frauen hormonell bedingt und eine Alterserscheinung. Wenn der Knochenabbau nach den Wechseljahren bei einer Frau noch schneller als üblich voranschreitet, hilft eine Hormontherapie. Das heißt, sie bekommt Östrogene, die den Knochenaufbau anregen. Allerdings raten Experten davon ab, Präventivhormone gegen eine mögliche Osteoporose einzunehmen, weil die möglichen Nebenwirkungen, etwa Brustkrebs, ein zu hohes Risiko darstellen. Bei 20% der erkrankten Frauen und bei fast der Hälfte der betroffenen Männer sind weder Hormonmangel noch das Alter schuld am Knochenabbau. Diese Patienten gehören zu anderen Risikogruppen. Ganz vorne dran sind Asthmatiker, die Cortison benötigen, Rheuma-Patienten, die Cortison oder zum Teil ja auch Chemotherapien benötigen, Patienten, die Antiepileptika brauchen, einer Epilepsie und auch depressive Patienten, die aufgrund der Depression schon einen Risikofaktor haben und auch die Antidepressiva sind etwas ungünstig für den Knochenstoffwechsel. Auch eine Langzeittherapie mit Heparin zur Hemmung der Blutgerinnung fördert den Knochenabbau. Ebenso Medikamente gegen Rheuma oder Zöliakie. Auch Diabetiker sind stärker von Osteoporose betroffen. Ungünstig wirkt sich auch ein Vitamin-D-Mangel aus. Das Sonnenscheinvitamin ist bei den meisten Menschen nicht im ausreichenden Maß gespeichert. Dadurch fällt es dem Körper schwer, den wichtigen Mineralstoff Calcium in die Knochen einzubauen. Osteoporose-Patienten sollten deshalb auch noch regelmäßig Vitamin-D-Präparate einnehmen. Außerdem gut und ausreichend essen, um genug Calcium zu sich zu nehmen. Davon haben manche junge Frauen zu wenig, vor allem wenn sie magersüchtig oder extrem sportlich sind. Man kennt den Begriff der Female Athlete Triad, also die weiblichen Athletinnen, die besonders sportorientiert, besonders körpergewichtsorientiert und sehr kontrolliert essend ihren Lebensstil haben. Die haben manchmal ein Ausbleiben der Periode und gleichzeitig, wenn das geschieht, wenn sie beim Training die Periode verlieren, haben sie auch öfter endogen erhöhte Stresshormonlevel, also die Cortisolspiegel sind bei diesen Sportlerinnen höher. Cortisol ist abträglich und das Ausbleiben der Periode zeigt, dass der Östrogenspiegel der Sportlerinnen zu niedrig ist. Also nimmt selbst bei diesen jungen Frauen schon die Knochendichte rapide ab. Eine von 200 Frauen leidet bereits vor den Wechseljahren unter Osteoporose. Die jungen Patientinnen bilden im Münchner Osteoporosezentrum von Vanadin Seifert-Klaus einen Forschungsschwerpunkt. Dazu zählen auch Schwangere, die ihren heranwachsenden Fötus mit ausreichend Kalzium versorgen müssen. 80% des kindlichen Skeletts werden im letzten Schwangerschaftsdrittel mineralisiert. Und diese gewaltigen Kalziummengen sind vorher im Körper der Frau gespeichert. Und wenn diese Speicher durch Hormonmangel nicht aufgefüllt sind, dann kann es sogar in der Schwangerschaft unter Umständen zu einer Schwangerschaftsosteoporose kommen. Und es gibt Frauen, die tatsächlich mit Brüchen nach der Schwangerschaft, in der Stillperiode oder sogar noch während der Schwangerschaft leider dann gravierende Folgen davon haben. Der Knochenschwund betrifft also nicht nur die ältere Dame mit krummem Rücken, die jedes Jahr merklich um ein paar Zentimeter schrumpft. Experten sprechen bei Osteoporose von einer Querschnittsaufgabe, die mehrere medizinische Disziplinen umfasst und viele Risikofaktoren berücksichtigt. Übermäßiger Alkoholkonsum beispielsweise und Rauchen wirken sich negativ auf die Knochendichte aus. Außerdem haben britische Forscher herausgefunden, dass starker Cannabiskonsum den Knochen zusetzt. Deren Dichte war bei Kiffern nochmal um 5% niedriger als bei Rauchern. Wenn sich Jüngere etwas brechen, vergehen oft Jahre, bis jemand auf die Idee kommt, die Fraktur mit Osteoporose in Verbindung zu bringen. Ist die Diagnose aber mal gestellt, gibt es hochwirksame Medikamente, die innerhalb weniger Monate die Knochensubstanz erheblich verbessern. Es gibt verschiedene Medikamentengruppen, die alle ungefähr das Frakturrisiko um 40-50% senken können. Also das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeit, dass man sich etwas bricht, nicht ganz auf Null drücken, aber wir können sie halbieren. Und das bedeutet doch bei vielen Patienten, dass sie jahrelang ohne eine weitere Fraktur weiterleben. Patientin Christel Bartke hofft, dass sie noch viele Jahre Radfahren und in die Berge gehen kann. Deshalb behält sie ihre Osteoporose immer im Blick und geht auch regelmäßig zur Knochendichtemessung, die zumindest einen Anhaltspunkt gibt, wie sich die Krankheit entwickelt. So, Frau Bartke, das war schon die Messung von der Hüfte. So, dann haben wir es. Jetzt fährt der Messarm noch nach unten, Frau Bartke, dann dürfen Sie wieder aufstehen. Okay. So, Frau Bartke, das war's dann. Ich bedanke mich. Und schauen wir mal, dass es alles hingehauen hat, oder? Dass ich nicht wiederkommen muss. Nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Okay, gut. Also, besten Dank. Wiederschauen. Schönen Dank. Tschüss. Sie hörten? Volkskrankheit Osteoporose. Wenn Knochen brüchig werden. Von Veronika Bräse. Regie? Christiane Klenz, Technik Silvia Hase. Es sprach Stefan Merki. Eine Sendung von Radio Wissen.